S2 Kultur. Hören Sie nun Invasion vom Aldebaran, eine Erzählung von Stanisław Lem. Es spricht Charles Wirz. Kürzlich geschah es. Mir ist, als wäre es gestern gewesen. Zwei Bewohner des Aldebaran, von vernunftbegabter Rasse, die im Jahre 2685 entdeckt werden, und die Nairarch, der Linné des 30. Jahrhunderts, als Untertyp der Gruppe Celestiaca in der Ordnung Megalopterygia klassifizieren wird. Kurzum, die beiden Vertreter der Gattung Megalopteryx ambigua flirx, die durch die Synktialversammlung des Aldebaran, auch Oberste Ratschaft genannt, zur Untersuchung der kolonisatorischen Möglichkeiten der Planeten im Bereich der 6. partiellen peripherischen Liquefaktion, PPL, ausgesandt wurden, waren zunächst in die Gegend des Jupiter gelangt, wo sie Proben von dessen Andromeda-Kulastern nahmen. Als sie feststellten, dass sich diese Proben zur Fütterung ihres Telepathikus eigneten, beschlossen sie auch gleich den 3. Planeten des Systems, einen kleinen Himmelskörper zu untersuchen, der auf einer uninteressanten Bahn das Zentralgestirn umkreiste. Nachdem die beiden Aldebaraner ihren Astromaten auf den singulären hyperspatialen Metaschritt im Überraum eingestellt hatten, erschienen sie mit ihrem nur schwach glühenden Raumschiff dicht über der Atmosphäre des Planeten und ließen sich mit mäßiger Geschwindigkeit auf ihn herab. Sie setzten ihr kosmisches Fahrzeug auf der Säule der retrogravitativ ausgestoßenen Balderone nieder, verließen es, das heißt, sie schwammen von ihm herunter und nahmen eine konzentrische Form an, was bei allen Metapterygia üblich ist, sowohl bei denen der Unterklasse der Polyzoa als auch der Monozoa. An dieser Stelle wäre es nun angebracht, die Ankömmlinge zu beschreiben, aber ihr Äußeres ist nur zu gut bekannt. Nach Auffassung aller Autoren haben die Aldebaraner, ebenso wie die anderen hochorganisierten Wesen aus dem Bereich der Milchstraße, zahlreiche sehr lange Greifarme, von denen jeder in eine sechsfingerige Hand ausmündet, ungeheuer große abstoßende Krakenköpfe sowie Beine, die den Greifarmen gleichen und sechs Zehen aufweisen. Der ältere der beiden, der Kybernetor der Exkursion, hieß NGTRX, der Jüngere, ein in seiner Heimat berühmter Polysiater, PWGDRK. Gleich nach der Landung schnitten sie von den merkwürdigen Gewächsen, die sie rings um ihr kosmisches Gefährt vorfanden, einen Haufen Äste ab und deckten damit den Raumkörper zu, um ihn zu tarnen. Dann luden sie die unentbehrlichen Apparate aus. Den Eintank Teremtak, das geladene und somit einsatzfähige Aldolicho, sowie den peripatetischen Telepathikus, von dem schon anfangs die Rede war. Der peripatetische Telepathikus, PT genannt, ist ein Gerät, das zur Verständigung mit den vernunftbegabten Wesen anderer Planeten dient, das aber auch imstande ist, dank des hyperspatialen Anschlusses an den univermantischen Supracereber, auf dem Aldebaran sämtliche Aufschriften in 196.000 galaktische Dialekte und Jargons zu übersetzen. Dieser Apparat unterscheidet sich, ebenso wie die anderen, insofern von den irdischen, als die Aldebaraner, das wird vom Jahre 2685 an bekannt sein, ihre Maschinen und Geräte nicht produzieren, sondern aus Samenkörnern oder Eiern ziehen, die entsprechend genetisch gesteuert werden. Mit dem Unentbehrlichsten ausgerüstet, machten sich die beiden auf den Weg. Den Peripatetikus hielten sie am Orthoriemen, den Teremtak ließen sie vorangehen mit dem Massiv des Aldolicho, das sie ihm über die Taster gehängt hatten. Der Ort der ersten Erkundung hätte nicht besser sein können. Es war ein mit dichtem Buschwerk bewachsenes Gelände, über das abendliche Wolken hinwegzogen. Kurz vor der Landung war es ihnen gelungen, in der Ferne eine Art Linie auszumachen, die sie für einen Verkehrstrakt hielten. Als sie den unbekannten Globus in großer Höhe umkreist hatten, waren ihnen schon andere Zivilisationsspuren aufgefallen, Zum Beispiel ein matt leuchtender Ausschlag auf der dunklen Halbkugel, wahrscheinlich das nächtliche Bild der Städte. Das nährte in ihnen die Hoffnung, auf hochentwickelte Lebewesen zu treffen, denn solche wollten sie ja finden. In jener Zeit, vor dem Untergang des nichtswürdigen Syncytium, dessen Aggressivität sich nicht einmal hunderte von Planeten erwehren konnten, die vom Aldebaran weit entfernt waren, in jener Zeit griffen die Aldebaraner am liebsten bewohnte Planeten an, weil sie das für ihre historische Mission hielten. Außerdem wurde die Kolonisierung unbewohnter Planeten ungern gesehen, zumal solche Unternehmungen gewaltige bauliche, industrielle und andere Investitionen erforderlich machten. Die beiden Kundschafter gingen, oder richtiger gesagt, kämpften sich einige Zeit durch dichtes Gestrüpp, und die Bisse unbekannter fliegender kleiner Ungeheuer von der Gattung gliedfüßiger, membranflügeliger Saugmünder machten ihnen viel zu schaffen. Natürlich hatten sie nicht die Absicht, allein den Planeten zu unterwerfen. Das lag nicht in ihrer Macht. Sie waren lediglich die Vorhut, nach deren Rückkehr die Vorbereitungen zur großen Invasion getroffen werden sollten. Irgendwelche Spuren der hiesigen Zivilisation sind nicht zu erkennen, zischte PWGDRK nach etwa einer Stunde NGTRX zu. Aber ich habe Städte gesehen, erwiderte NGTRX. Übrigens, warte mal, dort drüben wird es hell. Das ist sicherlich die Straße. Ja, sieh nur, eine Straße. Sie waren auf eine Lichtung gestoßen, doch ihre harrte eine Enttäuschung. Der relativ breite, gerade Streifen, der einer Straße ähnelte, entpuppte sich plötzlich als ein breiiger Sumpf aus einer klebrigen, glucksenden Substanz, die sich nach beiden Seiten über einen kompliziert geformten Unterbau von kreisförmigen und länglichen Vertiefungen und Erhebungen ausbreitete. Viele von ihnen waren von großen Steinen durchsetzt. PWGDRK, der Polysiater, Spezialist für planetare Fragen, verkündete, sie hätten die Exkremente eines Gigantosauriers vor sich. Eine Straße sei das auf keinen Fall. Kein Aldebaraner Radfahrzeug würde ein solches Gelände befahren können. An Ort und Stelle analysierten sie Bodenproben, die der Terem-Tak entnommen hatte, und lasen von seiner Stirn das phosphoreszierend leuchtende Resultat ab. Die klebrig-breiige Substanz war ein Gemisch aus Wasserstoffoxid, Aluminium und Siliziumoxid mit erheblichen Beimengungen von Schmutz. Es war also nichts mit dem Gigantosaurier. Sie warteten weiter und versanken dabei bis zu den obersten Greifarmen. Und plötzlich hörten sie hinter sich, in der immer schneller einfallenden Dunkelheit, seltsame ächzende Laute. Achtung, zischte NGTRX. Etwas Stöhnendes, Schwankendes jagte von hinten auf sie zu. Ein Riesengeschöpf mit abgeflachter Stirn, buckligem Rumpf und lockerer Haut. Ist das nicht ein Syncytium? Fragte NGTRX erregt. Der schwarze Koloss kroch an ihnen vorbei. Die beiden glaubten, Räder zu erkennen, die furienhaft wie bei einer eigentümlichen Maschine hüpften. Sie wollten eine Ausfallposition einnehmen, als sich eine wahre Schmutzflut über sie ergoss. Halb betäubt und von oben bis unten besudelt standen sie da. Nachdem sie sich vom gröbsten Schmutz befreit hatten, eilten sie zum Telepathikus, um zu erfahren, ob das Brüllen und Knurren, das die Maschine von sich gegeben hatte, so etwas wie einen artikulierten Charakter besäße. Unrhythmische Laute eines primitiven Kohlenwasserstoff-Sauerstoff-Energoschraubers, der unter Bedingungen arbeitet, für die er nicht geschaffen ist, entzifferten sie und sahen einander an. Sonderbar, sagte PWGDRK. Nach kurzem Überlegen, er neigte ein wenig zu voreiligen Hypothesen, fügte er hinzu, sadistoidale Zivilisation. Reagiert ihre Instinkte an den von ihr geschaffenen Maschinen ab. Dem Telepathikus war es gelungen, auf dem Ultraskop ein perfektes Abbild des zweibeinigen Wesens zu registrieren, das sich in dem verglasten Gehäuse über dem Kopf der Maschine befand. Mit Hilfe des Terem-Tak, der mit einer besonderen imitativen Drüse ausgestattet war, formten sie aus einer bestimmten Menge eilig zutage geförderten Lehms das genaue Abbild eines Zweibeiners von natürlicher Größe, schmolzen den Lehm in Plastefolien um, sodass die Puppe eine natürliche blassrosa Farbe annahm, und modellierten, entsprechend den Hinweisen des Terimtak und des Peripatetikus, seinen Unterteil. All das nahm nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch. Aus dem auseinandergefalteten Stoff fertigten sie einen Anzug, der jenem ähnelte, den der Zweibeiner in der Maschine getragen hatte. Sie kleideten die Puppe an und NGTRX kroch gemächlich in ihr hohles Inneres. Den Telepathikus nahm er mit hinein und brachte die vordere EL von innen in der Mundöffnung an. So getarnt bewegte NGTRX mal das linke, mal das rechte Bein der Puppe und schritt weiter auf dem breiigen Pfad aus, während PWGDRK, beladen mit dem Aldolicho, in gewissem Abstand folgte. Beiden eilte der Terimtak am Protoriemen voraus. Diese Operation war typisch. Die Aldebaraner hatten solche Maskeraden schon auf dutzenden Planeten erprobt, immer mit bestem Erfolg. Die Puppe sah einem gewöhnlichen Bewohner des Planeten täuschend ähnlich und hätte, wäre sie Passanten begegnet, nicht den geringsten Verdacht erweckt. NGTRX bewegte ungehindert seine Extremitäten und seinen Körper, und er war imstande, sich mittels des Telepathikus fließend mit anderen Zweibeinern zu verständigen. Dunkelheit war hereingebrochen. Am Horizont glänzten hier und da die fernen Lichter von Häusern. NGTRX war in seiner Verkleidung auf etwas gestoßen, was in der Finsternis einer Brücke glich. Langsam gingen sie weiter, überquerten die Brücke und entdeckten sehr bald, dass sich der sumpfige Streifen, auf dem sie sich bewegten, zwischen den schwarzen Sträuchern gabelte. In der Mitte stand ein schräger Pfahl mit einem Brett daran. Der Pfahl steckte nur leicht im Boden. Das Brett wies mit dem spitzen Ende auf den westlichen Teil des nächtlichen Himmelszells. Der Terimtak richtete auf Befehl das grünliche Licht seiner 6 Augen auf den Pfahl. Sie erblickten die Aufschrift »Unter Schmuddorf, 5 Kilometer«. Das Brettchen war angefault, die Aufschrift kaum zu entziffern. Relikt einer vergangenen Zivilisation, vermutete PWGDRK. NGTRX richtete aus der Tiefe seiner Behausung die Luke des Telepathikus auf das Brett. Richtungsweiser, las er hinten an der Luke. Er sah PWGDRK an. Sonderbar. Material des Pfahls? Zellulosoidales Holz, zerfressen von einem Schimmel der Art Arbaketulia papyraceata garg, sagte PWGDRK nach einer kurzen Analyse. Das wiese ja auf eine Zivilisation aus der Vorsteinzeit hin. Sie beleuchteten den unteren Teil des Pfahls. Unten im Schlamm fanden sie den Fetzen eines dünnen, zellulosoidalen Stoffes, der mit Worten bedruckt war. Es war nur ein kleiner Streifen. Über unserer Star, heute früh ein Spu, um 7.40 Uhr, war darauf zu lesen. Der Telepathikus übersetzte und sie sahen sich erstaunt an. Dann beleuchteten sie den Pfahl von der anderen Seite und entdeckten eine undeutliche, schwach eingeritzte Aufschrift. Mariechen is Dufte. Sicherlich ist das die Abkürzung der elliptischen Daten ihres Sputniks, sagte PWGDRK. Er rieb gerade den folgenden Teil der Aufschrift mit phosphektorischer Paste ein, um die verwischten Buchstaben sichtbar zu machen, als der Terimtak plötzlich im Dunkeln ein schwaches, warnendes Ultrazischen ausstieß. Achtung, verstecken, sendete NGTRX. Sie schalteten den Terimtak ab. PWGDRK wich mit dem Aldolicho und dem Warner an den Rand des sumpfigen Streifens zurück. NGTRX war ebenfalls ein wenig von der Mitte des Weges zurückgetreten, um nicht aufzufallen. Erwartungsvolles Schweigen. Jemand nahte. Zunächst schien es, als sei dieser jemand ein vernunftbegabter Zweibeiner, denn er bewegte sich aufrecht. Das seltsame zweibeinige Wesen, man konnte das immer deutlicher erkennen, ging jedoch nicht in gerader Richtung, sondern beschrieb komplizierte, krumme Bahnen von einem Rand des klebrigen Streifens zum anderen. PWG-DRK begann sogleich, diese Kurve zu registrieren. Doch das erwies sich als äußerst kompliziert. Das Geschöpf machte ohne ersichtlichen Anlass einen Taucher. Ein Plumpsen war zu hören, dann ein finsteres Knurren. Eine Weile kroch die Gestalt. Kein Zweifel, sie kroch auf allen Vieren. Aber dann erschien sie wieder in ihrer vollen Größe. Sie zog lärmend eine sinusoidale Bahn auf dem klebrigen Streifen und kam immer näher. Dabei stieß sie bald heulende, bald stöhnende Laute aus. Notiere das und dolmetsche. Worauf wartest du? Zischte NGTRX ärgerlich dem Telepathikus zu, denn er selber war ja in dem künstlichen Zweibeiner eingeschlossen. Verblüfft lauschte er dem Gebrüll des Nahenden. Uha, uha, ein Stock her, uha, tönte es schaurig widerhallend durch die Finsternis. Die hintere Luke des Telepathikus zitterte nervös, zeigte aber noch immer Null an. Warum zieht er solche Schleifen? Ist er ferngesteuert? Fragte PWG-DRK, der sich am Rande des Streifens über seinen Aldolicho beugte. Das Wesen war nun unmittelbar vor ihnen. Es hatte schon den angefaulten Pfahl passiert. Da tauchte von der Seite plötzlich NGTRX auf, ging auf den Telepathikus zu und schaltete auf Sendung. Guten Abend, sagte der Telepathikus einschmeichelnd in der Sprache des Zweibeiners, wobei er seine Stimme mit unvergleichlichem Einfühlungsvermögen modulierte, während NGTRX die Sprungfedern spannte und der Maske geschickt ein freundliches Lächeln aufsetzte. Das gehörte ebenfalls zu dem diabolischen Plan der Aldebaraner. Sie hatten Routine in der Unterwerfung fremder Planeten. »War? Hepp«, erwiderte das Geschöpf und hielt inne in seiner Schwenkung. Langsam näherten sich seine Augen dem Gesicht des künstlichen Zweibeiners. NGTRX zitterte nicht einmal. Eine hohe Intelligenzstufe. Jetzt bekommen wir Kontakt, dachte PWG-DRK, der sich am Rande des Streifens verbarg und krampfhaft die Seiten seines Aldolicho presste. NGTRX stellte den Telepathikus auf translative Bereitschaft und begann in seiner Hülle fieberhaft, mit den Greifern die Instruktion für den ersten taktischen Kontakt auseinanderzufalten, die auf diaphanem Urdoment gedruckt war. Die stämmige Gestalt hielt nun ihre Augen ganz dicht an den künstlichen Zweibeiner und seiner kommunikativen Öffnung entrang sich der Ruf »Franek, dass dich der!« NGTRX vermochte gerade noch zu denken, ist er etwa im Stadium der Aggression, weshalb? Verzweifelt drückte er auf die Drüse am Interglokokom des Telepathikus und fragte, was der Ankömmling sage. Nichts, signalisierte der Peripathetikus zögernd. Wieso nichts? Ich habe doch was gehört, zischte NGTRX, ohne das leiseste Geräusch von sich zu geben. Im gleichen Augenblick packte der Bewohner des Planeten mit beiden Händen den angefaulten Wegweiser, riss ihn unter entsetzlichem Krachen aus der Erde und schlug damit dem künstlichen Zweibeiner aufs Haupt. Der gepanzerte Plastefoliumüberzug hielt dem fürchterlichen Hieb nicht stand. Die Puppe stürzte kopfüber in den schwarzen Schlamm und mit ihr NGTRX, der nicht mehr das durchdringende Heulen hörte, mit dem der Feind seinen Sieg verkündete. Der Telepathikus, den das Pfahlende nur gestreift hatte, wurde mit ungeheurer Gewalt in die Luft geschleudert und fiel durch einen glücklichen Zufall wieder auf seine vier Pfoten, dicht neben PWG-DRK, der nun gänzlich erstarrt war. »Er greift an«, stöhnte PWG-DRK und zielte mit letzter Kraft aus dem Aldolicho in die Finsternis. Seine Greifarme zitterten, als er auf den Hahn drückte, und eine Unmenge leise heulender Pfeile jagte in die Nacht, um Tod und Verderben zu sehen. Plötzlich hörte er, wie sie zurückkamen und sich wütend umherschwirrend in die Ladezyste des Aldolicho zwängten. Prüfend zog er die Luft in seine Sepia-Nüstern und erbebte. Er hatte begriffen. Das Geschöpf hatte sich mit einem unüberwindlichen Schutzdamm aus Ethylwasserstoffoxid umgeben. Er war machtlos. Mit seinem Fühler, dem fast die Kraft versagte, versuchte er erneut, das Feuer zu eröffnen. Aber die Pfeile schwirrten nur brummend in der Ladeblase umher. Keiner wagte auch nur, seinen mörderischen Stachel herauszustecken. Er fühlte, er hörte, dass das Wesen auf ihn losstarkste. Erneut zerschnitt schrilles Pfeifen die Luft, erschütterte den Boden und zermalmte den Terentak im Schlamm. PWDRK packte den Telepathikus mit seinen Fühlern und sprang ins Dickicht. Mit letztem Einsatz übersprang er den Graben, duckte sich hinter einem Busch und erstarrte. Er war nicht besonders kühn, aber er vergaß nie seine Berufspflichten. Die maßlose Neugier des Gelehrten war sein Verderb. Gerade hatte er mit Mühe an der Luke des Telepathikus den ersten gedolmetschten Satz des Geschöpfes gelesen: vierbeiniges Säugetier weiblichen Geschlechts mit einem Teil eines vierrädrigen Fahrzeugs im Rahmen eines religiösen Ritus traktiert. Da heulte es über seinem Sepia-Kopf auf und ihn traf ein tödlicher Hieb. Um die Mittagszeit fanden die ersten Pflüger aus Schmudorf im Graben am Waldrand den Franek Joas, der in einen todesähnlichen Schlaf versunken war. Als er erwachte, erklärte er, er habe am Tag zuvor einen Streit mit Franek Peidrak gehabt, dem Leiter der Maschinenstation, und außerdem mit ein paar schleimigen Brüdern. Zur gleichen Zeit fast eilte Juzek Kuschkowjak aus dem Wald herbei und schrie, an der Weggabelung lägen verprügelte und verstümmelte Gestalten. Nun zog das ganze Dorf dahin. Und in der Tat, an der Wegkreuzung fanden sie zwei Ungeheuer, das eine hinter dem Graben, das andere vor dem Loch, in dem der Pfahl gesteckt hatte, und daneben eine große Puppe mit zerschlagenem Kopf. Einige Kilometer weiter im Erlenhain entdeckten sie bald darauf die Rakete. Ohne viel Gerede gingen die Dörfler an die Arbeit. Bald war von den Astronauten keine Spur mehr zu sehen. Mit der Anamargo-Pratexin-Legierung flickte der alte Joas das Dach seines Schweinestalls, das schon lange auf eine Ausbesserung gewartet hatte. Die Haut des Aldo Licho ergab, nach Hausmacherart gegerbt, 18 Paar leidliche Schuhsohlen. Mit dem Telepathikus, dem universalen Interglokokommunikator, wurde das Kleinvieh gefüttert, ebenso mit den Resten des Warners Terentak. Die sterblichen Hüllen der beiden Aldebaraner wagte keiner dem Vieh vorzuwerfen. Es hätte krank werden können. So wurden sie, mit Steinen beschwert, in den Teich geworfen. Am längsten beratschlagten die Einwohner von Schmudorf wohl darüber, was sie mit dem Ultrapenetronenmotor des Astromaten anfangen sollten. Bis endlich Jedrek Barciok, der gerade zur Heumat gekommen war, diese hyperspatiale Einrichtung zum Brennen von ganz annehmbaren Schnaps verwandte. Anka, Juzeks Schwester, leimte geschickt den geborstenen Kopf der Puppe mit Eiweiß und brachte die Figur ins Kommissionsgeschäft der Kleinstadt. Sie verlangte dafür 3000 Swati, aber dem Geschäftsführer war diese Summe zu hoch, zumal sich der Sprung im Kopf nicht verbergen ließ. So war das Einzige, was das wachsame Auge des Reporters vom Echo entdecken konnte, als er am selben Tage nachmittags mit dem Wagen der Redaktion zur Reportage erschien, der neue, recht solide Anzug des Joas, den man dem künstlichen Zweibeiner ausgezogen hatte. Der Journalist befühlte sogar eine Falte des Stoffs und staunte über dessen hervorragende Qualität. »Den habe ich von meinem Bruder in Amerika«, erwiderte Joas seelenruhig, nach der Herkunft des Gewebes befragt. So berichtete der Reporter in dem Artikel, der abends seiner Feder entsprang, nur von dem erfolgreichen Verlauf der Aufkaufaktion. Erwähnte aber mit keinem Wort den Fehlschlag der Invasion der Aldebaraner auf die Erde. Charles Wirtz las Invasion vom Aldebaran von Stanisław Lem, Deutsch von Cesar Rimarowitz.